Ich stelle fest, vier Schriftsteller der Renaissancezeit bezeugen einen staunenswerten Eifer darin, antike Werke nacheinander durch Interpolationen bis zur Unkenntlichkeit zu verballhornen und die so entstandenen Machwerke unter der Flagge erdichteter alter Autoren auf den wissenschaftlichen Markt zu schmuggeln. Dem P. Laetus und seinen Schülern soll allerdings nichts ferner gelegen haben, als mit ihren Interpolationen eine Fälschung zu begehen. Doch man frage sich, was um alles in der Welt denn diese Männer bewogen haben könnte, antike Schriftstücke zu verbessern und zu vervollständigen. Und das in zwei Fassungen. Nach J. Burchard soll alte Texte keiner so sorgfältig und schüchtern behandelt haben als P. Laetus, wozu jedoch sehr schlecht passen will, was H. Jordan als Beispiel der Behandlungsweise des Laetus in Bezug auf die antike Regionsbeschreibung anführt. Die echten Texte des Curiosum und der Notitia haben Templum solis et castra, porticum gypsiani et Constantini. Daraus ist in den Regionen des Laetus geworden Templum solis, castra gentiana, porticus Constantini. In dem falschen Victor Templum solis, castra gentiani aliter gypsiani. Solches Zurechtweisen eines echten Autors durch P. Laetus macht uns stutzig und unser Misstrauen in die Sorgfältigkeit und Schüchternheit dieses Vorstehers der bekannten römischen Akademie wächst, wenn wir über Laetus von L. Geiger hören, dass er nicht ganz von dem Vorwurf freigesprochen werden kann, Münzen und Inschriften aus übergroßer Liebe zum Altertum bisweilen gefälscht zu haben. Bei Parrhasius, Biondo und Panvinius wird die Absicht zu täuschen nicht bestritten, von dem Letztgenannten erklärt Jordan auf Seite 309 ausdrücklich, dass derselbe in seinem Rufus zum Teil wild drauf los erfindet. Dass der blinde Zufall die genannten Herren nacheinander an dasselbe Sujet herangeführt habe, ist ausgeschlossen, denn die sich ablösenden Bearbeiter handelten ersichtlich nach einem bestimmten Schema. Nicht können subjektive Beweggründe bei den Männern bewirkt haben, an den nämlichen Gegenstände fortlaufend Korrekturen anzubringen. Die Fälscher handelten vielmehr unter einem objektiven Zwange, der sich aus der Natur der Werke ergab. Die angeblich antike Regionsbeschreibung ist nämlich in den beiden Überlieferungsfassungen eine humanistische Fälschung. Und zwar läuft diese schriftliche Fälschung gewissen monumentalen Fälschungen parallel. Die Regionsbeschreibung in ihrer Gesamtüberlieferung weist die charakteristischen Merkmale aller bisher besprochenen Fälschungen auf. Es mag genügen, hierfür hinsichtlich der geübten Verschleierungstaktik das von Jordan angeführte Textbeispiel auf vorhergehender Seite, erstens der echte Text, zweitens Text bei Laetus, drittens bei Victor, noch einmal namhaft zu machen. Die echte alte Regionenbeschreibung stellt in Wahrheit die letzte Stufe der humanistischen Fälschung dar, ist das endgültige Resultat der topografischen Mystifikationen. In Deutschland haftet der Ruhm, großartige humanistische Fälschungen auf dem Gebiete der literarischen Überlieferung geschmiedet zu haben, an dem Namen Johannes Trithemius oder Trithheim. Trithheim von 1462 bis 1518 war Abt des Klosters Sponheim, später Vorsteher des Schottenklosters zu St. Johann in Würzburg. L. Geiger berichtet uns Folgendes über diesen merkwürdigen Mann. Er, der fromme Theologe, der mit unerbittlicher Schärfe gegen die sittlichen Schäden der Kloster- und Weltgeistlichen losfuhr, ein strenger Katholik, hat sich einen bedeutenden Ruhm als Geschichtsfälscher zugezogen. Trithheim ist kein Geschichtsschreiber, der nur die Wahrheit sucht, sondern er begehrt den Nachweis seiner Lieblingsideen, gleich viel, ob sie der Wahrheit entsprechen. Diese Tendenz hat ihn direkt zu Fälschungen veranlasst. Um eine wissenschaftliche Blüte des Klosters Hirschau, um die alte Verbindung desselben mit Fulda zu erweisen, erfindet er einen Fuldaer Chronisten Menningfried, der um 1010 gestorben sein soll, um das alte Märchen von der trojanischen Abstammung der Franken glaubhaft zu machen und um fabelhafte Taten der Franken in den ersten christlichen Jahrhunderten zu erweisen, erdichtet er den Geschichtsschreiber Hunibald, der in den Zeiten Königs Chlodwigs lebend und aus alten verlorenen Quellen schöpfend die Geschichte des Frankenreiches in der ältesten Zeit geschildert habe. Meginfried und Hunibald sind nur Geschöpfe der Trietheimschen Fantasie. Niemand außer ihm hat ihre Handschrift je gesehen. Von dem Hunibaldschen Kodex, der in Sponheim gewesen sein soll, gibt er in Würzburg Kunde, dem Kaiser Maximilian, der aufs Höchste begierig ist, einen so ehrwürdigen Zeugen alter deutscher Herrlichkeit kennenzulernen, gibt er eine kläglich ausreichende Auskunft. Und dabei ist der Betrug so plump, dass Trietheim selbst durch gewisse Floskeln derart, dass die Handschrift schwer leserlich, dass sie vielleicht interpoliert sei, sich solvieren zu müssen, glaubte und war so leicht zu enthüllen, dass selbst in jenen unkritischen Zeitalter gar mancher, zum Beispiel Hermann von Neuenahr, den Schwindel aufdeckte. Dieser Trithemius, der also als Scharlatan und Betrüger entlarvte, ist ein grundgelehrter Mann, ein Polyhistor von staunenswerter Vielseitigkeit. Der Fall Trietheim ist einiges Nachdenken wert. Ein frommer Theologe, der es mit den Lehren des Christentums bitter ernst meint, macht sich kein Gewissen daraus, geschichtliche Betrügereien von unabsehbarer Tragweite ins Werk zu setzen. Ein frommer Christ, der zugleich ein abgefeimter Betrüger ist? Wir fassen uns zweifelnd an die Stirn, uns ist, wir sehen Feuer und Wasser vermählt. Silbermagel müht sich vergeblich ab, einen Schlüssel zum Verständnis des Rätsels zu finden. Er meint, Trietheim versteht das Wort Wahrheit nicht im rein objektiven, sondern in einem bestimmten subjektiven Sinne. Das ist Wahrheit, was der Religion und der Kirche frommt, was zur Erbauung dient. Das ist die Tendenz seiner Geschichtsschreibung. Das sind Ausflüchte, die Trietheim selbst zuschanden macht, denn, wie Wegele dartut, weiß Trietheim sehr wohl und spricht es selbst aus, dass sowohl der Glaube des Christens als das Mönchsgelübde ihm die Liebe zur Wahrheit und den Hass der Lüge auflegen. Der Mund, welcher lügt, tötet ja die Seele. Der Schriftsteller, welcher die Wahrheit und Lüge vermischt, bringt die Geschichte in Verwirrung. Wer so spricht, hat die objektive Wahrheit im Sinne und will jedenfalls die Welt glauben machen, dass, was er als geschichtliche Wahrheit niedergeschrieben habe, sei reine objektive Wahrheit. Und wenn Trietheim an mehreren Stellen ausdrücklich beteuert, dass er nur Wahres erzähle, nur die Wahrheit schreibe, so hat er unzweifelhaft die objektive Wahrheit im Auge, da er ja auch seiner angeblich erbaulichen Betrachtung den Anstrich strenger Wissenschaftlichkeit gibt.